ein grünes Band durchs Land. Im Frühling sieht man gelbe Felder, am Meer im Norden weißen Sand. Im Frühling sieht man gelbe Felder, am Meer im Norden weißen Sand. Schnacken hier mal gern platt und haben das Herz am rechten Fleck. Sie gelten manchem auch als Wodka, doch Gäste schickt man hier nicht weg. Sie gelten manchem auch als Wodka, doch Gäste schickt man hier nicht weg. Die finden hier viel Unerhörtes, in Schlössern, Kirchen aus Backstein. Und Wind und Sonne tun ihr Bestes, dass dieses Land kann glücklich sein. Und Wind und Sonne tun ihr Bestes, dass dieses Land kann glücklich sein. Ob Rostock, Müritz, Schwerin und Rügen und wohl auch sonst in diesem Land, in jedem Ort fühlen sich die Menschen verbunden mit dem Heimatland. In jedem Ort fühlen sich die Menschen verbunden mit dem Heimatland. Auch wenn noch alles nicht gut und fein hier in Mecklenburg und Vorpommern, dies Land ist offen und zugewandt mir, war Tradition und ist modern. Dies Land ist offen und zugewandt mir, war Tradition und ist modern.